Ich habe türkische Wurzeln, aber mein Aussehen entspricht nicht dem typischen türkischen Erscheinungsbild, sondern wirkt eher asiatisch, da meine Augen mandelförmig sind. Viele aus meiner Klasse nennen mich deswegen Chinese. Es nervt und verletzt mich zugleich. Doch aus Frust lache ich manchmal mit, damit meine Mitschüler mich nicht Heususe nennen. Die Lehrer ignorieren diese Bemerkung, obwohl sie sie mitbekommen.